Heute habe ich gelernt, dass Flugzeuge ein Start- und ein Landegewicht haben und dass das Landegewicht geringer ist als das Startgewicht. Das heißt, wenn ich ein Startgewicht von 200 Tonnen, aber ein Landegewicht von 180 Tonnen habe, dann muss ich so lange in der Luft rumfliegen, bis ich diese 20 Tonnen Sprit in die Luft geblasen habe. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann muss ich das Kerosin einfach ablassen. Schlecht also, wenn ein Notfall eintritt und ein Pilot dringend wieder runter muss. Und warum habe ich das heute herausgefunden? Weil ich mich in das Thema Luftbetankung eingelesen habe. Ich fand es schon immer irgendwie bizarr. Es ist einerseits ja ganz logisch, wenn ich mit einem Flugzeug lang in der Luft bleiben will, dann brauche ich irgendwann Sprit. Und um diesen Sprit zu bekommen, muss mir den jemand bringen. Tatsächlich hat man das schon ganz früh in der Geschichte der Luftfahrt versucht. Ganz am Anfang hat man sich in der Luft Benzinkanister gereicht. Das ist jetzt natürlich nur für kleinere Flugzeuge sinnvoll. Auch das Betanken mit so einem Benzinkanister im Flug ist etwas umständlich. Deswegen fing man schon bald an, eigene Tankflugzeuge zu bauen. Also Flugzeuge, die darauf ausgelegt waren, mehr Sprit mitzunehmen, als sie selbst zum Flug brauchen und diesen dann über ein Tanksystem an andere Flugzeuge weiterzugeben. Es gibt verschiedene Systeme, aber im Endeffekt läuft es immer auf das Gleiche heraus. Ein großes Flugzeug mit extra Tanks betankt ein kleineres Flugzeug durch einen in der Luft hängenden abgerollten Schlauch mit so einem Griffstutzen vorne dran, in den das zu betankende Flugzeug reinfliegen muss, beziehungsweise sich so manövrieren, dass der Tankstutzen sein Gegenstück trifft. Eigentlich braucht man das auch tatsächlich fast nur im militärischen Flugverkehr. Zum Beispiel unterhält die USA eine ganze Flotte von Bombern, die dafür gedacht waren, im Ernstfall in der Nähe des russischen Flugraums permanent zu kreisen und im Notfall sicherzustellen, dass die USA auf jeden Fall einen Zweitschlag durchführen können. Wenn Russland also die Bombe auf die USA abschießt, kann auf jeden Fall einer dieser Bomber doch noch seine eigene Ladung irgendwo über russischem Gebiet abwerfen. Ist das nicht toll? Die Bundeswehr hat übrigens Luftbetankungsfähigkeiten. Das ist eine strategische Fähigkeit. Denn neben dem permanent in der Luft greifen, wie es bei diesen B-52-Bombern der Amerikaner der Fall ist, gibt es ja auch noch den Fall, dass man mit kleinen Flugzeugen Strecken zurücklegen will, die eigentlich mit ihren eigenen Mitteln gar nicht zurücklegbar wären. Außerdem spart man sich, so bizarr das jetzt eigentlich klingt, Sprit, wenn Flugzeuge mit weniger Treibstoff starten, als sie dann später im Flug benötigen. Und Flugzeuge, die nicht so viel Gewicht auf Treibstoff verwenden müssen, können zum Beispiel mehr Nutzlast tragen. Man kann also Kampfflugzeuge stärker bewaffnen, dafür dann mit halbleeren Tanks starten lassen und sie erst in der Luft voll betanken, sodass sie in der Luft dann, wenn sie ihre Reisegeschwindigkeit haben, nicht nur spritsparender gestartet sind, sondern dann eben auch mit mehr Nutzlast eine weitere Distanz überbrücken können, als normalerweise baulich möglich gewesen wäre. Speziell der Teil der Spritersparung ist im Übrigen interessant, denn tatsächlich kostet der Start den meisten Sprit. Spart man sich beim Start nun Gewicht, weil man etwa nicht so viel Sprit braucht, ja, dann ist auch der Verbrauch geringer. Und ein Tankflugzeug, das nur einmal startet, dann aber mehrere Flugzeuge betanken kann, ist unterm Strich effizienter, als jedes einzelne Flugzeug voll zu betanken und starten zu lassen. Genau diesen Effekt hat man jetzt auch für normalen Passagierverkehr untersucht. So gibt es Überlegungen, ob nicht für Langstreckenflüge unter Umständen eine Luftbetankung auch spannend sein könnte. Da müsste die aber dann vollautomatisch stattfinden, denn wenn man einem Militärpiloten noch zumutet, dass er seine Maschinen im Formationsflug in 6000 Meter Höhe an einen Tankstutzen ranfliegt, will man das bei kommerziellen Airline-Piloten vielleicht nicht so handhaben. Es gibt aber inzwischen tatsächlich Computersysteme, die vollautomatisches Tanken in der Luft möglich machen würden. Und dabei gehen dann die Visionen so weit, dass man sich sogar eine Art Metro-Streckennetz in der Luft vorstellen kann, an dem an wichtigen Stellen Tankflugzeuge kreisen und vorbeikommende Passagierflugzeuge nach und nach betankt werden. spannendes Thema und einen Themenanker haben wir auch. Nämlich das 905th Air Refueling Squadron. Eine Luftbetankungsstaffel der USA. Inzwischen nicht mehr im Dienst, aber als Themenanker deswegen kein bisschen weniger geeignet. Ich schätze einfach, inzwischen kreisen nicht mehr so viele Bomber im russischen Luftraum, um einen Zweitschlag durchführen zu können. Zumindest zurzeit nicht. Lieben Dank an Themenpate Eri. Er hat es schon wieder getan. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.